Und als sie zogen in den Krieg, Vater war Maikäfer, Maikäfer flieg. Da standen am Fenster die zwei, vergrämt, verhungert, Mutter und Kind, Tränen wuschen die Augen blind. Vater ist auch dabei. Der Krieg war zu Ende. Er kam nach Haus. Er zog die zerlumpte Montur sich aus. Am Fenster standen die zwei. Geh nicht auf die Straße. Ich muss. Und Schuss auf Schuss. Hieß Spartakus! Vater ist auch dabei. Vorbei der Traum der Revolution. Wenn früh die Kolonnen ziehen zur Fron, stehen am Fenster die zwei. Es zieht ein Zug von Hunger und Leid in Ewigkeit, in die Ewigkeit. Vater ist auch dabei.